D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Snowden ist schuld, ja, Snowden ist schuld, denn seit Snowden habt ihr euch sicherlich auch schon mal gefragt, haben die amerikanischen und britischen Geheimdienste auch eure Daten, meine Daten gespeichert? Und kann ich als Einzelner, als Bürger, als kleiner Mann etwas gegen die Datensammelwut der Geheimdienste, kann ich da irgendwas unternehmen? Die Antwort auf diese Frage könnte möglicherweise die Bürgerrechtsorganisation Privacy International liefern. Die britische NGO will Menschen in aller Welt helfen, herauszufinden, was der britische Geheimdienst denn über sie gespeichert hat. Und er möchte ihnen helfen, die Löschung ihrer Daten zu beantragen. Martina Schulte, Netzautorin bei mir, lass uns drüber reden, wie soll das denn funktionieren, sag mal. Also diese Bürgerrechtsorganisation Privacy International, die hat eine Webseite für so eine Art Massensammelklage eingerichtet und auf dieser Webseite kann jeder, der mitmachen will, seine Kontaktdaten hinterlassen, also Name, Mailadresse, Telefonnummer, Daten, die dank Prison potenziell eben auch in die Datenbestände des britischen Geheimdienstes gelangt sein könnten. Ich habe dieses Formular gestern mal ausgefüllt, ging ganz schnell und meine Daten, die werden jetzt von Privacy International an den britischen Geheimdienst GCHQ und an das Investigatory Powers Tribunal weitergeleitet. Das ist ein spezielles Gericht, das für die Geheimdienstaufsicht zuständig ist. Und dieses Gericht hat seit neuestem zumindest theoretisch eine Handhabe, um beim britischen Geheimdienst die Herausgabe und Löschung unserer Daten zu erzwingen. Aha, die haben eine Handhabe. Auf welcher Grundlage läuft das Ganze? Es gab, berichtet die Wired, Anfang Februar ein Urteil, das den britischen Geheimdienst dazu verpflichtet, Einzelpersonen Auskunft darüber zu geben, ob ihre persönlichen Daten beim GCHQ gelandet sind. Und dieses Urteil verpflichtet dann den britischen Geheimdienst auch, eventuell illegal erhaltene Informationen zu löschen. Und das Interessante ist eben, dass dieses Auskunftsrecht jetzt nicht nur britische Bürger haben, sondern eben wir alle, denn der GCHQ, der britische Geheimdienst, hat ja zusammen mit der NSA fleißig Daten von Menschen auf der ganzen Welt gesammelt. Und wenn ihr jetzt bei dieser Aktion mitmacht und rauskommt, dass ihr euch unter den illegal ausspionierten Internetnutzern befindet, dann muss eben dieses Gericht, dieses Investigatory Powers Tribunal, euch darüber informieren und anschließend habt ihr die Möglichkeit, die Löschung eurer Daten zu beantragen. Das heißt dann wirklich, mit diesem Urteil in der Hand kann das Gericht den britischen Geheimdienst zwingen und sagen, also die Daten herauszugeben und zu löschen? Ja, genau. Ach so, also ja. Das will Privacy International zumindest versuchen zu erreichen. Ob das klappt, kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Die Idee der Bürgerrechtsorganisation ist aber, wenn möglichst viele Menschen weltweit bei dieser Aktion mitmachen und den Geheimdienst dann zusammen mit Privacy International auf die Herausgabe und Löschung der Daten zu verklagen, dann ist es natürlich erfolgsversprechender, als wenn du, Thilo, als Einzelner jetzt da beim GCHQ vor der Tür stehst und sagst, ne? Genau. Und die schreiben hier auf ihrer Website, hopefully if enough people sign up, we can show just how widespread Five Eyes mass surveillance and intelligence sharing is and get the reform we all need. Also es geht natürlich auch um politische Konsequenzen aus dieser ganzen Nummer. Mhm. Aber Privacy International hofft eben auch, dass das Gericht eben alle Daten wirklich überprüft und dann eben möglicherweise auch löscht, wenn die illegal gesammelt worden sind. Und dann drückt der britische Geheimdienst, weil das gerne macht, glaube ich, gleich sofort übermorgen auf den Löschknopf oder wie? Also geht es dann so fix oder was? Nee, also das Blog T3N schreibt hier, ein schnelles Ergebnis ist natürlich nicht zu erwarten, denn es wird sicher einige Zeit dauern, bis dieser Antrag bearbeitet wird. Privacy International schreibt hier auf der eigenen Website, das ist das erste Mal, dass ein so umfangreicher Gruppenantrag gegen den GCHQ gestellt worden ist. Es kann Monate bis Jahre dauern, bis das Ganze abgeschlossen ist. Und es gibt auch noch eine andere, nicht ganz so gute Nachricht. Man kann nämlich leider auch nicht alle Daten, die der GCHQ gesammelt hat, einklagen, sondern nur die Daten, die der britische Geheimdienst von der NSA vor Dezember 2014 durch die Programme Prison und Upstream gesammelt hat. Die eigene Schnüffelei, die der GCHQ ja auch in großem Umfang betrieben hat, die ist nicht durch das Urteil abgedeckt. Also diese Praxis gilt vorerst nicht als illegal, aber Privacy International und andere Bürgerinitiativen, die bemühen sich gerade beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, das zu ändern und auch die eigene Schnüffelpraxis des GCHQ für illegal erklären zu lassen. Ist eine tolle Aktion, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Die Organisation Privacy International halten wir nochmal fest, die klärt auf. Was weiß eigentlich der britische Geheimdienst über uns? Bin gespannt, Martina, was über dich rauskommt und ob dein Profil dann gelöscht wird. Wenn ihr da auch mitmachen wollt, wir stellen gleich den Link auf unser Live-Blog auf dradiowissen.de. Dradiowissen. Schaum oder Hase?